Nun zu unserer ersten Sendung der Reihe Heimat und Welt. Entwicklungshilfe, keine Einbahnstraße. Was wir von den Afrikanern lernen könnten. Der Autobus war schon Minuten vor der Ankunft zu hören. Ein abgerissener Auspuff und eine Hupe kündigten den planmäßigen Bus aus Nairobi an, bevor er überhaupt zu sehen war. Trotz glühender Mittagshitze kam plötzlich Leben in das scheinbar menschenleere Dorf Aitong im Westen Kenias. Aus den Schatten der Bäume und der einfachen Hütten, dem Sommerlager des Stammes, lösten sich recht verschlafen dreinblickende Menschen und eilten zur nahegelegenen Straße. Laut knatternd und mit viel Gehupe schlingerte der vollbeladene Kleinbus auf die wartende Menge zu. Ein großer Koffer, nicht kräftig genug auf dem Dachgepäckträger verzurrt, fiel herab und hätte um Haaresbreite ein verwirrt umherirrendes Huhn erschlagen. Der Bus war da. Und das passierte nun mal nur einmal im Monat. Grund genug, dabei zu sein. Zumal heute einer der Söhne des Häuptlings erwartet wurde. Urplötzlich wurde es still. Selbst das Huhn hörte auf zu gackern. Eine weiße Frau! Da sitzt eine weiße Frau drin. Ob die hier aussteigen will? Ach Unsinn, was soll die hier? Vielleicht ist es eine von den verrückten Touristinnen, die es aus irgendwelchen Gründen sehr interessant finden, mit Autos und Bussen durch unser Land zu fahren. Warum sie das tun, werde ich ohnehin nie begreifen. Du, die steigt aus. Ach ja, dann ist es bestimmt die Frau von dem weißen Mann, der uns seit Monaten mit seinem dummen Geschwätz von Landwirtschaft so durcheinander bringt. Noch so jemand, der uns die Rinder abschwatzen will? Wir werden es ihr schon zeigen, dass sie hier nichts zu suchen hat. Ja. Oh, da ist ja Andrew! Hallo, Andrew! Hinter der jungen weißen Frau war Andrew, Bolas Bruder, ausgestiegen. Bola war völlig aus dem Häuschen, drängte sich durch die wartende Menge und rannte auf ihren älteren Bruder zu. Stürmisch war die Begrüßung. So stürmisch, dass ihr Vater, der Häuptling Joseph, sie schließlich ermahnte, sich doch wieder zu beruhigen. Hallo, Dad. Warum sprichst du in der Sprache der Weißen zu mir? Hast du unsere Sprache verlernt? Entschuldige, Vater. Natürlich nicht. Die lange Zeit in der Fremde. Und Andrew ließ seine Hand mit lautem Klatschen auf die Handinnenfläche seines Vaters sausen, umfasste dessen Daumen, legte erneut seine Handfläche auf die seines Vaters. Dreimal wiederholte er den lauten Schlag, so wie es Tradition war in seinem Stamm. Natürlich habe ich es nicht verlernt, Vater. Andrew, hast du mir mein... Bola, lass ihn doch zufrieden. Ich will doch nur wissen, ob er mir ein Kleid mitgebracht hat. Lass doch, Vater. Natürlich habe ich dir ein Kleid mitgebracht. Ach. Ich muss es aber erst noch auspacken. Die Begrüßungszeremonie zog sich über eine Viertelstunde hin. Nachdem Andrew seinen Vater, die Mutter und seine 6 Geschwister begrüßt hatte, wandte er sich den Ältesten des Stammes zu, die mit recht mürrischer Miene den Heimkehrer betrachteten. Andrews verwaschene Jeans, das taillierte Sporthemd, die eleganten hellen Schuhe und die kleine goldene Halskette um seinen Nacken mochten ihnen nicht so recht gefallen. Eine goldene Kette. Nur Frauen trugen in ihrem Stammschmuck. Die weiße Frau begrüßte indes ihren Mann, der abseits gewartet hatte, bis sich die erste Aufregung gelegt hatte. Die Menge löste sich langsam auf, die allgemeine Neugier war befriedigt. Andrew und Bola schlenderten plaudernd zur Hütte ihrer Familie. Ich glaube, du hast Vater in Verlegenheit gebracht. Na wieso? Was habe ich falsch gemacht? Na ja, deine Kleidung, deine Schuhe, die Halskette. Hast du nicht die Blicke der Alten gesehen? Vater wird ihre erhitzten Gemüter beruhigen müssen. Soll ich etwa nur mit einem Umhang bekleidet reisen? Dass ich ein Maasai bin, sieht ohnehin jeder an meinen großen Löchern in den Ohren. Ich bin als Maasai geboren, bin es immer noch und werde es auch bleiben, mit oder ohne Jeans. Tage vergingen. Die allgemeine Unruhe hatte sich gelegt. Die Ältesten gewöhnten sich zunehmend an die modische Kleidung. Andrew besuchte viele alte Freunde, beantwortete ihre Fragen und lud die Familienoberhäupter der einzelnen Großfamilien zu einem Fest ein. Es sollte ein Fest der Männer sein, so wie es hier üblich ist. Der Tag rückte näher. Die Frauen brauten Maisbier und trugen Holz zusammen. Vater, ich möchte, dass du auch den weißen Mann, von dem hier jeder spricht, einlädst. Nein, Andrew, das geht nicht. Aber warum nicht? Er ist hier nicht sehr beliebt. Die Männer würden mir das nie vergessen. Stell dir vor, er will unser Vieh verkaufen, alles ändern, obwohl er ganz genau weiß, dass wir ohne unsere Rinder nicht leben können. Tu mir den Gefallen, bitte. Ich werde es den anderen Männern auch erklären. Andrew, du bringst Unruhe in den Stamm. Es hat sich sowieso viel geändert in den letzten Jahren. Wenn du nun auch noch die Partei der weißen Männer und die der Regierung in Nairobi einnimmst, dann wird es offenen Streit geben. Vater, er spricht unsere Sprache. Er hat sie eigens für uns gelernt, um mit uns reden zu können. Andrew konnte seinen Vater schließlich umstimmen, auch wenn der alte Joseph nur mürrisch seine Einwilligung gab. Der Tag des Festes war gekommen. 40 Männer hatten sich vor Josephs Hütte versammelt. Es wurde getanzt und das Maisbier lockerte die gespannte Atmosphäre bald auf. Schließlich sah man sogar einige Männer ein paar Worte mit dem weißen Mann wechseln. Nach Sonnenuntergang, nur noch das Feuer erleuchtete die Gesichter der Männer, erhob sich Andrew und bat um Gehör. Meine Freunde, als Sohn Josephs, eures Häuptlings, begrüße ich euch. Ich bin froh, nach Jahren wieder unter euch zu weilen. Das Volk der Maasai ist groß und über die Grenzen dieses Landes hinweg bekannt. Es ist schön, wieder hier zu sein, wo man frei atmen kann, unter dem hohen Himmel. In der bilderreichen Sprache der Maasai sprach Andrew zu den Männern. Schließlich, nach Lobpreisungen auf seinen Stamm und den Ruhm des Ältestenrates, wandte er sich dem weißen Mann zu. Ich begrüße auch Herrn Ast, den Experten der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, dessen Sprache ich nun auch beherrsche, weil ich 3 Jahre in seinem schönen, wenn auch manchmal sehr kalten Land gelebt habe. In den letzten Tagen habe ich mehr Worte der Kritik als des Lobes über ihn gehört. Es scheint, als sei hier niemand so recht über seine Gegenwart erfreut, obwohl unsere Regierung uns doch gebeten hatte, ihn freundlich aufzunehmen. Er will uns unsere Rinder wegnehmen. Die Hacke sollen wir in die Hand nehmen, Land bestellen. Unsere Frauen sollen weniger Kinder gebären. Und mehr arbeiten sollen wir. Und dafür weniger Zeit für die Musa. Ja, ja, ich weiß. Ich habe lange mit ihm gesprochen. In unserer Sprache sagt man, man ist reich, wenn man Rinder hat. Aber Kinder geben einen größeren Reichtum. Wie kann dieser Mann dann von uns verlangen, all das aufzugeben? Das ist verrückt. Es wird nie geschehen. Andrew versuchte, die deutlich verstimmten Männer zu beschwichtigen. Aber all seine Einwände, alle Erklärungen blieben ohne Widerhall. Zu sehr hatte sich die Kluft zwischen den Ältesten und dem weißen Experten in den letzten Wochen vertieft. Ein Gespräch kam einfach nicht zustande. Die Männer erhoben sich bald und verließen mit missmutigem Gesicht das Feuer. So hatte ein Fest lange nicht geendet. Zurück blieben der deutsche Experte, Andrew und der verärgerte Häuptling Joseph. Auch wenn ich die Männer irgendwie verstehen kann, so haben sie sich wie Kinder benommen. Ich entschuldige mich für ihr Verhalten. Schon gut. Ich habe längst begriffen, dass ich hier fehl am Platze bin. Aber das stimmt doch nicht. Doch, doch. Sonst würden die Leute hier mich nicht so abweisend behandeln. Ich bin als Entwicklungshelfer gekommen, fühle mich aber wie ein Aussätziger. Vielleicht sind Sie mit falschen Voraussetzungen hergekommen. Vielleicht haben Sie den Fehler begangen, europäische Maßstäbe vorauszusetzen, in jeglicher Hinsicht. Wie sagt man in Deutschland? Mit der Tür ins Haus gefallen. Vielleicht haben Sie recht, Andrew. Ich habe möglicherweise am Anfang das eine oder andere falsch gemacht. Aber ich bin doch im Auftrage eurer Regierung hier. Eure Minister haben es für wichtig empfunden, dass ich dem Volk der Maasai gewisse Kenntnisse vermittle, dass ich ihm neue Techniken und Ideen bringe. Ich komme hierher, um zu helfen. Ich versuche zu erklären, dass die Maasai zu viele Rinder halten, dass sie dadurch die Verwüstung ganzer Landstriche bewirken oder dass zu viele Kinder nur Nachteile mit sich bringen. Das ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich bemühe mich, den Männern und Frauen begreiflich zu machen, dass 8 Stunden Arbeit auf dem Felde ein höheres Einkommen garantieren als das Bewachen der Rinder, die zudem das Land auf Dauer zerstören. Vieles versuche ich zu erklären, aber keiner will mich verstehen. Jetzt lass mich einmal sprechen, Fremder. Das Auge von Enkai, unserem Gott, ist groß. Er hat uns Maasai das Vieh der Erde anvertrauen wollen, weil unser Volk das Beste und Stärkste auf Erden ist. Nur Maasai dürfen vom Vieh, dem größten Reichtum, leben. Die Landbestellung ist eine Sünde, eine Beleidigung gegen Enkai, der auf der Erde das Gras für das Vieh wachsen lässt. Und das Vieh ist das Leben der Maasai. Aber euer Vieh ist unproduktiv. Ihr nutzt es ja gar nicht richtig. In guten Zeiten könnt ihr euch davon ernähren, aber in trockenen Jahren leidet ihr Hunger. Dabei könntet ihr mit Ackerbau und einer vernünftigen, das heißt verringerten Viehhaltung, gutes Geld verdienen. Der Reichtum eines Masai ist das Vieh. Wie sollen wir reich werden, wenn wir das Vieh abschaffen? Ihr würdet dann Geld verdienen, ein geregeltes Einkommen haben. Und was sollen wir machen mit dem Geld? Sollen wir es vergraben? Oder sollen wir es in einem Topf aufbewahren, wie die Leute vom Stamm der Luo? Aber nein, natürlich nicht. Geld, wie soll ich es erklären? Lassen Sie es mich erklären. Sie sprechen von Geld, von Nutzen. Das sind die Worte, die euch Europäern wichtig sind. Arbeit, Ertrag, Produktivität, Umsatz. Das alles geht euch leicht über die Lippen. Das sind Begriffe, die euer Denken und Handeln steuern. Aber nun fragen Sie sich einmal selbst. Wer von euch Weißen denkt denn an Enkai, unseren Gott, und die von ihm bestimmten Verhaltensweisen unseres Volkes? Aber... Enkai kennt kein Aber. Enkai ist, Enkai war und Enkai wird sein. Niemand wird das ändern. Glauben Sie an Gott? Ich meine, an Ihren Gott? Ja. Also, stellen Sie sich vor, in den 10 Geboten der Bibel stünde geschrieben, Landwirtschaft, die Bestellung der Erde, sei eine Sünde. Aber das ist doch Unsinn. Wieso Unsinn? Wir haben zwar keine Bibel, aber unsere Religion, Enkai, sagt uns, dass das Bestellen der Erde eine Beleidigung unseres Gottes ist. Akzeptieren Sie das oder nicht? Im Prinzip ja, aber das ist doch nicht zu vergleichen. Sind denn unsere Götter so verschieden? Das Gespräch verstummte für eine Weile. Andrew bemerkte mit Genugtuung, dass der deutsche Experte über seine und seines Vaters Worte nachzudenken begann. Andrew legte noch ein paar Äste ins Feuer. Sie verlangen von unseren Männern und Frauen, dass sie weniger Kinder in die Welt setzen sollen. Sicher. Ich kenne die Probleme mit der Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt. Ich weiß also, was Sie damit zum Ausdruck bringen wollen. Aber Sie sprechen über Kinder wie über auswechselbare Teile einer Maschine. Genauso habe ich es in Deutschland oftmals empfunden. Wie soll ich das verstehen? Unsere Mütter tragen ihre Kinder von Geburt an bis zum 4. Lebensjahr auf dem Rücken mit sich. Die Kinder sind überall dabei. Sie haben ständig körperlichen Kontakt mit der Mutter. Wie wichtig das bei Kleinkindern ist, beginnen sie in Europa erst in den letzten Jahren langsam zu begreifen. Unsere Mütter geben den Kindern alle Zuwendungen, die sie in diesem Alter brauchen. Und in Deutschland? In Deutschland habe ich viele Kinder mit einsamen Augen gesehen. Sie wachsen in den unmenschlichen Großstädten auf. Der Vater arbeitet 8 Stunden oder mehr. Die Mutter ist oftmals ebenfalls berufstätig. Und so etwas finden Sie gut? Nein, nein, gut ist das nicht. Sehen Sie, das ist der Preis für den Fortschritt. Bei Ihnen in Europa denken Sie alle nur ans Geldverdienen, an möglichst schnellen Reichtum. Ob eure Kinder dabei glücklich sind, das kümmert euch nicht. Das kann man nicht verallgemeinern. Wir Afrikaner haben ein Sprichwort. Das Kind bedeutet Reichtum. Ja, wer sorgt denn für mich, wenn ich alt und gebrechlich bin, wenn nicht meine Kinder? Mit dieser Frage hatte der alte Joseph ein Thema angeschnitten, das die 3 Männer am Lagerfeuer so schnell nicht mehr losließ. Was wir mit dem schönen Wort Generationenvertrag umschreiben, ist innerhalb der afrikanischen Großfamilie die täglich gelebte Wirklichkeit. In Afrika müssen Dorfbewohner täglich weite Wege zurücklegen, um Wasser zu holen, Nahrung oder Holz heranzuschaffen oder das Vieh zu versorgen. Unter solchen Verhältnissen ist es für alte Menschen oft überlebenswichtig, viele Kinder zu haben, die für sie sorgen können. Das war früher in Europa auch so. Als dann jedoch in der Industriegesellschaft der Familienverband auseinanderbrach, wurde eine andere Form des Generationenvertrages notwendig, die Renten- und Sozialversicherung, wie wir sie kennen. Günter Ast, der deutsche Entwicklungshelfer, sah ein, dass es unter solchen Verhältnissen eigentlich unsinnig war, den Masai zu empfehlen, weniger Kinder zu haben. Aber er kannte auch die Kehrseite der Medaille, die Abwanderung, vor allem der jungen Leute, in die immer weiter ausufernden Städte der dritten Welt. Da haben Sie leider recht. Mein Bruder William gehört auch zu denen, die unserem Stamm den Rücken gekehrt haben. Nach Nairobi ist er gegangen, um reich zu werden. Vom Luxusleben in der Stadt hat er geschwärmt. Tja, und warum ist er weggegangen? Weil er auf Leute wie euch gehört hat, auf Leute, die so denken und reden wie Sie. egal ob sie nun eine schwarze oder eine weiße Haut haben. Die sagen, dass Geld verdienen besser ist als Rinderhüten, dass man in großen Steinhäusern in der Stadt besser wohnt als im Kral, dass man blaue Hosen trägt statt des schönen roten Umhangs, den alle Maasai-Krieger tragen. Wer hat denn die jungen Leute unzufrieden gemacht? Ich habe William in Nairobi besucht. Er lebt zusammen mit 8 Männern in einer stinkigen Wellblechhütte. Arbeit hat er auch keine. Vor 4 Monaten kam er zu mir, bat mich um Geld. Mein Sohn, der kräftig genug ist, ein Rind umzuwerfen, der schon zur Geburt 8 Kälber als Geschenk erhielt. Verkauft hat er die Rinder. Tja, und jetzt sitzt er in Nairobi, träumt vom großen Glück, von der Welt der Weißen. In Wirklichkeit bettelt er vor den Geschäften in der Kenyatta Avenue oder vor den Bankhäusern. Ist das die Welt, in der wir leben sollen? Tja. Vater, wir sollten gerecht sein. Vieles, was aus Europa zu uns nach Afrika gekommen ist, ist wirklich besser. Aber es gibt auch manches, wo vielleicht die Europäer von uns lernen könnten. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Erinnerst du dich noch, wie Bola mit dem gebrochenen Bein in dem kleinen Krankenhaus von Dr. Anderson lag? Sicher erinnere ich mich. Warum? Ich lag in Deutschland auch einmal im Krankenhaus. Es war schlimm. Nicht meine Krankheit, nein, aber die Atmosphäre dort. 12 Stockwerke hoch, alles weiß getünchte Zimmer, alle genau gleich groß. Der Besuch darf nur zu bestimmten Zeiten kommen und die Kranken werden nie nach ihrer Meinung gefragt. Ja, dürfen dir denn deine Freunde nicht gutes Essen kochen und dich besuchen, wann sie wollen? Wo denkst du hin? Doch nicht in Deutschland. Ich habe damals die ganze Zeit an das einfache Krankenhaus von Dr. Anderson denken müssen. Da war immer einer bei Bola, hat ihr gutes Essen mitgebracht, mit ihr gelacht, geredet. Selbst die Ärzte saßen abends oft mit uns zusammen, haben lustige Geschichten aus dem Krankenhaus erzählt. Ja, und weißt du noch, die Samburo-Krieger, ja, die immer ihre Speere neben dem Bett liegen hatten. Was sahen die furchterregend aus. Aber gesungen haben sie gerne. Ach, das war eine lustige Zeit. Ich verstehe euch nicht. Sind etwa die europäischen Kliniken nicht nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgestattet? Liefern Sie nicht allen nur möglichen Komfort? Ihr könnt doch nicht im Ernst daran denken, dass ein solches Krankenhaus zur Herberge für die ganze Familie wird. Der ganze Betrieb gerät doch in Stocken. Ist denn der reibungslose Betrieb das, worauf es ankommt? Oder der Mensch, der gesund werden soll? Sie verdrehen die Tatsachen. Kaum. Dass ein kranker Mensch zuallererst Mitgefühl und Zuspruch braucht, daran denkt doch in den übertechnisierten europäischen Krankenhäusern kaum jemand. Bei Ihnen spricht sich ja erst in den letzten Jahren ganz allmählich herum, was unsere afrikanischen Medizinmänner schon lange wissen. Dass nämlich die meisten Krankheiten seelische Ursachen haben. Seelische Ursachen aber kann man mit noch so guten Pillen und Spritzen nicht wegkurieren. Das wissen unsere afrikanischen Medizinmänner und deshalb beschwören sie die bösen Geister, wenn sie einen Kranken heilen wollen. Gibt's denn bei Ihnen keine bösen Geister? Oh, doch, Vater. Auch bei den Weißen in Europa gibt es böse Geister. Da heißen sie nur anders. Da heißen sie Stress, Ärger, Angst oder Kummer. Das Feuer war inzwischen fast darunter gebrannt. Der alte Joseph hüllte sich fröstelnd in seinen Umhang. Die Nächte in Kenia sind kalt, trotz der Äquatornähe. Joseph stand auf und ging wort- und grußlos auf seine Hütte zu. Auch Günther Ast wollte sich verabschieden und zu seinem geräumigen Zelt zurückkehren. Aber Andrew hielt ihn zurück. Ich finde, wir sind noch nicht fertig mit unserem Gespräch. Bleiben Sie noch ein bisschen. Gern, wenn Sie meinen. Oder gehen wir bei mir noch ein Bier trinken? Schmeckt Ihnen unser Maisbier nicht? Doch, doch, natürlich. Seien Sie ehrlich, ein gutes Flaschenbier, möglichst eisgekühlt, würden Sie jetzt vorziehen. Wenn Sie mich so fragen. Na, sehen Sie, wie sagt man noch bei Ihnen in Deutschland? Was der Bauer nicht kennt. Es ist kenianisches Bier, das ich in meinem Zelt habe. Ja, ja, gebraut und abgefüllt in Nairobi. Aber Nairobi ist weit. Und Nairobi ist nicht Kenia. Nairobi, das ist eure Welt mit Hochhäusern, Restaurants, Läden und Straßen. Alles, was ihr nach Afrika gebracht habt. Auch wenn dort jetzt Afrikaner regieren. Aber dies hier, das Dorf, der Kral, das ist unsere Welt. Und auf die schauen sie mit dem Hochmut des Europäers herab. Habe ich das jemals mit Worten oder Taten zu verstehen gegeben? Nun, Sie sind als Entwicklungshelfer hier. Allerdings. Also meinen Sie, dass das Land und das Volk der Maasai entwickelt werden müssen? Entwickelt im europäischen Sinne. Ich versuche, Ihnen hier bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Hunger und Krankheiten zu bekämpfen, die Armut zu besiegen. Ja, ja, das sagen Sie. In Wirklichkeit wollen Sie doch die Menschen von meinem Stamm, die hier seit Menschengedenken selbstgenügsam leben, zu dem machen, was alle Europäer sind, Konsumenten. Sie übertreiben schon wieder. Sie wollen, dass die Menschen hier an dem teilnehmen, was Sie Wirtschaftsprozess nennen. Nun müssen wir Afrikaner in der Tat zugeben, dass Ihr Wirtschaftssystem außerordentlich erfolgreich ist. Sie haben damit fast den ganzen Erdball erobert. Und auch in der Technik und Wissenschaft sind die erste und die zweite Welt der dritten meilenweit voraus. Wenn Sie das zugeben, ist es dann eine Schande, von uns zu lernen? So besserwisserisch, wie ihr manchmal hier auftretet, ist es tatsächlich eine Beleidigung für uns. Aber das meine ich im Augenblick gar nicht. Ich meine, dass wir Afrikaner Wertsysteme haben, die man in Europa nicht nur anerkennen sollte, sondern von denen sie auch durchaus etwas lernen könnten. Von uns lernen. Beispielsweise? Nun, einige Beispiele haben wir heute Abend schon erörtert. Es gibt aber noch mindestens einen weiteren, sehr wichtigen Bereich. Ich meine das Verhältnis von Arbeit und Muße. Was meinen Sie damit, Andrew? Ich meine, in der Gesellschaft, aus der Sie kommen, nimmt der Begriff Arbeit einen ganz wichtigen, einen zentralen Platz ein. Das stimmt. Das hat sogar sehr weit zurückreichende historische Gründe. Denken Sie nur, was beispielsweise schon in der Bibel über die Arbeit steht. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Nach diesem Bibelwort lebten die Menschen in Europa jahrhundertelang. Und im Grunde gilt es heute noch unverändert. Das habe ich gemerkt, als ich in Deutschland lebte. Und diese Wertschätzung der Arbeit ist vielleicht eine der Hauptursachen für die Überlegenheit Ihres Wirtschaftssystems. Bei Ihnen gilt Arbeit sehr viel. Muße dagegen ist vom Übel. Wie heißt doch das Sprichwort bei Ihnen? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ja, sehen Sie. Und genau das ist die Einstellung, mit der ihr Weißen nach Afrika gekommen seid im vorigen Jahrhundert als Kolonisatoren, heute als Entwicklungshelfer. Aber keiner von euch hat jemals darüber nachgedacht, dass in vielen sogenannten Entwicklungsländern die Muße viel höher bewertet wird als bei euch. Wir sind der Meinung, erst die Muße ermöglicht es dem Menschen, über den Sinn seines Lebens nachzudenken, zu seiner Würde als Mensch zu finden. In eine solche Welt, in der Muße mehr gilt als Arbeit, kommen Sie nun mit Entwicklungsmodellen, die von europäischen Wertvorstellungen geprägt sind, die auf Produktion und auf Leistung beruhen. Müssen Sie damit nicht zwangsläufig auf Unverständnis und Widerstand stoßen, wenn Sie hier in meinem Dorf so etwas predigen? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich habe viel darüber nachgedacht, während meiner Zeit in Europa. Und ich habe auch beobachtet. Ich habe Menschen beobachtet, die von dieser hektischen Welt der Arbeit und der Leistung nichts mehr wissen wollen, die nach anderen Werten suchen. Nach Werten, die unseren afrikanischen Kulturen sehr viel näher stehen. Es sind vor allem junge Menschen, die so denken. Sie sagen, mit der Arbeitsauffassung unserer Großväter produzieren wir heutzutage viel zu viele und oft völlig überflüssige Dinge. Und wir produzieren sie zum Schaden der Umwelt. Meinen Sie nicht, dass man dies alles uns Afrikanern ersparen sollte? Ich werde darüber nachdenken, das verspreche ich Ihnen, Andrew. Vieles von dem, was Sie sagen, klingt sehr gut. Nur eine Gegenfrage muss ich doch zum Schluss stellen. Was werden Sie machen, wenn die nächste Dürre kommt und ja voll kommen muss? Werden Sie dann noch an all Ihre schönen Worte denken? Gute Nacht, Andrew. Gute Nacht, Günther. Ich hoffe, wir werden dieses Palaver bald weiterführen. Entwicklungshilfe, keine Einbahnstraße. Was wir von den Afrikanern lernen könnten. Das war in der Reihe Heimat und Welt die letzte Sendung unserer Folge Afrika 1980.